In der heutigen Sendung wollen wir uns mit dem Verhältnis von Gewalt und bürgerlichem Staat beschäftigen. Der Sendung liegt ein Thesenpapier von Ernst Lohoff zugrunde, der Mitautor der Krisisgruppe ist. Schon die Aufklärung hat in ihrer Abgrenzung gegenüber dem sogenannten dunklen Mittelalter und der Fürstenwillkür die heraufdämmernde bürgerliche Gesellschaft als eine besonders friedfertige Gesellschaft verkauft. Selbst angesichts der Epoche der Weltkriege verstand das herrschende Bewusstsein, diese friedfertige Vorstellung von der bürgerlichen Gesellschaft durch eine Hilfskonstruktion zu retten. Gewalt und Zerstörung nämlich schienen ausschließlich von den absolutistischen oder diktatorischen Regimes auszugehen, die man aus der westlich-universalistischen Prinzipiengemeinschaft von Demokratie, Warenherrlichkeit und Arbeit herausretuschiert hatte. Als gewalttätig galten nur die totalitären Diktaturen, die vom westlichen Königsweg abgewichen waren, um angeblich vormoderne Momente in die Moderne einzuschleppen. Heute feiert der alte Glaube, der Sieg der wahren gesellschaftlichen Formprinzipien würde der Menschheit den Weg in eine friedlichere Zukunft eröffnen, unter der Überschrift Zivilgesellschaft fröhliche Urstände. Die wirkliche Geschichte der letzten 600 Jahre lässt sich schwerlich mit dieser Vorstellung zur Deckung bringen. Jeder Schritt in Richtung Durchsetzung von Warenherrlichkeit und moderner Subjektivität ging mit der Akkumulation von Gewaltpotenzialen und manifesten Gewaltschüben einher. Bereits die Urgeschichte der Warengesellschaft fügt sich in diesen Kontext ein. Lohnarbeit und abstrakte Arbeit als bestimmende Formen der Warengesellschaft traten zuerst mit dem Söldnerwesen in Erscheinung. Die frühesten Kapitalisten waren ebenfalls in der Kriegswirtschaft tätig, nämlich die Söldnerführer im Italien des 15. Jahrhunderts. Aber auch das Motiv zur Entfesselung der Geld- und Warenwirtschaft ist vor allem im militärischen Bereich zu verorten. Die Geldwirtschaft konnte sich nicht durchsetzen, weil sie in Sache Reichtumsproduktion der vormodernen Naturalwirtschaft von Anfang an überlegen gewesen wäre. Sie wurde zwangsweise von oben durch die sich bildenden Territorialstaaten installiert, um deren unersättlichen Geldhunger zu stillen. Der wiederum war aber vornehmlich durch die Umwälzung der Waffentechnologie, durch die Erfindung des Schießpulvers entstanden. Diesem Ursprung ist die Warengesellschaft auch in ihrem weiteren Fortgang, ja bis in ihre Blütezeit hinein, treu geblieben. Die Epoche der Verallgemeinerung der Warenform war zugleich der gewaltgesättigste Abschnitt der Geschichte. Nie zuvor ist in Europa und anderswo ein auch nur annähernd so hoher Prozentsatz der Bevölkerung kriegerischen Konflikten zum Opfer gefallen wie im 20. Jahrhundert. Der englische Staatstheoretiker Thomas Hobbes hat in seinem Werk Leviathan das Prinzip der Gleichheit aus der Tötbarkeit des Menschen abgeleitet. Wenn Schwache sich zusammentun, können sie auch den Starken zur Strecke bringen, so der Kern seiner Argumentation. Das 20. Jahrhundert hat diesen Zusammenhang von Mord und Gleichheit in ganz makaberer Weise bestätigt. Von Verdun nahm der Endsieg der Gleichheit seinen Ausgang. Das althochdeutsche Volk bezeichnet das Wehrvolk, die Gesamtheit der Waffenfähigen. Der Begriff der Politik leitet sich begriffsgeschichtlich von der griechischen Polis und die wiederum vom Hopliten, dem schwer bewaffneten Fußsoldaten, her. Der Übergang von der ständig gegliederten Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zur demokratischen Massengesellschaft des 20. Jahrhunderts, die jeden und jede als Staatsbürger und Warensubjekt integriert, reproduziert diesen Zusammenhang. Die von ständischen Überresten gereinigte Abstraktion Volk und die Massendemokratie sind Produkte der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, also des Ersten Weltkrieges. Um 1300 hat König Ian von Wessex in seinen Gesetzesbestimmungen zwischen drei Kategorien von möglichen Angreifern unterschieden. Zitat: Sind es weniger als sieben, handelt es sich um einfache Diebe. Treten sie zahlreicher auf, bilden sie eine Räuberbande. Sind es aber mehr als 35, haben wir es fraglos mit einem militärischen Angriff zu tun. 700 Jahre später mutet diese Differenzierung etwas seltsam an. Das moderne Warensubjekt ist an eine andere Strukturierung gewöhnt. Es unterscheidet zwischen staatlicher und privater Gewaltanwendung. Legitim kann grundsätzlich nur die staatliche Gewalt sein. In der Moderne unterscheidet man außerdem zwischen staatliche und innerstaatliche Gewalt. Die Verteidiger von Demokratie, Recht und Markt sehen in der Durchsetzung der wahren gesellschaftlichen Prinzipien einen Pazifizierungsprozess. Er führt zuerst zu einer Befriedung im Inneren und soll irgendwann einmal auch auf die zwischenstaatlichen Beziehungen übergreifen. Diese Vorstellung stellt den realen Zusammenhang gleich in mehrfacher Hinsicht auf den Kopf. Erst einmal stellt der Sieg des Territorialstaats überhaupt erst die Scheidung von innen und außen her. Für uns mag sie selbstverständlich sein, für die mittelalterlichen Menschen war sie das keineswegs. Die Pazifizierung im Inneren war außerdem von vornherein, beginnend etwa mit den Bemühungen Maximilian I. zur Durchsetzung eines allgemeinen Landfriedens, immer eine Funktion der Kriegsfähigkeit nach außen. Die Anwendung physischer Gewalt hatte in den Binnenbeziehungen zurückzutreten, damit sie nach außen umso vehementer Bahn brechen kann. Der preußische General und Kriegsphilosoph Karl von Clausewitz fasst den Krieg bereits als erweiterten Zweikampf. Der Krieg entspricht diesem Begriff umso mehr, je mehr die kriegsführenden Souveräne jeweils eine innere Einheit herstellen und je restloser sie die kriegsführenden Gesellschaften mit all den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln und Ressourcen für den Zweck der Kriegsführung mobilisieren können. Dem absoluten Krieg kamen für Clausewitz die napoleonischen Kriege am nächsten und sein ganzes Bezugssystem ist von dieser qualitativ neuartigen Erfahrung geprägt. Die Kabinettskriege des 18. Jahrhunderts gelten ihm als Abweichung vom idealen Krieg. Im totalen Krieg findet Clausewitz' Vorstellung vom absoluten Krieg seinen historischen Fluchtpunkt. Erst die bürgerliche Revolution machte den absoluten Krieg möglich. Erst im Sprung zur Durchdemokratisierung der Gesellschaft und zur vollständigen arbeitsgesellschaftlichen Durchdringung öffnete sich Tür und Tor zum totalen Krieg. Auch nach innen lässt sich der Übergang von feudalen Verhältnissen zum frühbürgerlichen Staat und dessen Fortentwicklung nur dann als Pazifizierung verstehen, wenn wir diesen Begriff in seinem ursprünglichen Wortsinn verstehen. Das lateinische Verb passare unterscheidet nicht zwischen befrieden und unterwerfen, das heißt, dass im Begriff der Pazifizierung immer schon das Moment der Gewaltanwendung mit eingeschlossen ist. Das bürgerliche Bewusstsein plaudert das im Grunde auch selber bereitwillig aus. Das Bekenntnis zum staatlichen Gewaltmonopol gehört bekanntlich zu den demokratischen Grundregeln. Auch die wichtigsten Staatstheorien erkennen im Gewaltmonopol ein unabdingbares Wesensmerkmal funktionstüchtiger Staatlichkeit. Wenn Befriedung aber nur die andere Seite eines Prozesses darstellt, bei dem den Gesellschaftsmitgliedern jede legitime, unmittelbare Gewaltanwendung untersagt wird, damit alle Gewaltmittel bei einer zentralen Instanz angehäuft werden, dann hat das mit Befriedung in einem positiven Sinn wenig gemein. Vor diesem Hintergrund ist auch die glorreiche Vorstellung der Zivilgesellschaft zu sehen. Was sie feiert, ist nicht die Aufhebung, sondern die Auslagerung und Konzentration unmittelbarer physischer Gewalt. Die Zivilgesellschaft setzt die Allmacht des Staates, der sie Grenzen zu setzen verspricht, bereits positiv voraus. Die Souveränität des Staates wird durch den Rückbezug auf eine positiv verstandene Gesellschaftlichkeit nicht in Frage gestellt. Bei der glorreichen Zivilgesellschaft handelt es sich um eine positiv verschleiernde Bezeichnung für einen Zustand, in dem unmittelbare physische Gewalt in der Regel Hintergrunddrohung bleiben kann, weil von vornherein klar ist, wie die Karten verteilt sind und dass regelunkonformer Widerstand keine Aussicht auf Erfolg hat. Die Grundlage des Ganzen ist ein Verhältnis von Übermacht und Ohnmacht. Thank you. Das Prinzip des souveränen Staates kam mit den absolutistischen Monarchien zur Welt. Die mittelalterlichen Herrscher sahen sich einem wirren System einander durchkreuzender und relativierender Rechte verpflichtet. Die absolutistischen Fürsten erhoben dagegen den Anspruch, nach eigenem Gutdünken frei über die öffentliche Gewalt verfügen zu dürfen und machten sich daran, alle Intermediärgewalten zu beseitigen. Der absolute Monarch allein sollte das Öffentliche repräsentieren. Damit wurde das strikte, zweipolige System von Privatheit und Staatlichkeit überhaupt erst installiert. Die bürgerlichen Revolutionen haben nicht gegen das Prinzip der Souveränität rebelliert, das den allgewaltigen Staat, den in ihren jeweiligen privaten Zwecken eingesperrten Untertanen gegenüberstellt. Sie sind nur dagegen angetreten, dass allein der Monarch dieses Prinzip repräsentieren soll. Bis heute hält sich der moderne bürgerliche Staat viel darauf zugute, dass er die Abstraktion Volk zum Souverän erhoben hat. Er verkauft das Prinzip der Volkssouveränität als Mittel gegen die Ohnmacht der Gesellschaftsmitglieder. Tatsächlich handelt es sich beim vermeintlichen Gegenmittel aber gerade um eine konzentrierte Darreichungsform jenes Stoffes, dessen Wirkung angeblich konterkariert werden soll. Das einzelne Warensubjekt ist dem Staat noch viel nachhaltiger ausgeliefert, als es der Untertan der fürstlichen Willkür je sein konnte. Die Demokratie verspricht dem vereinzelten Warensubjekt zwar, es könne über eine lange Vermittlungskette selber wiederum indirekt auf die Bedingungen seiner Entmündigung durch die abstrakte Allgemeinheit Einfluss nehmen. Der Trost bleibt aber äußerst schwach. Schon der französische Staatstheoretiker Tocqueville hat das auf seine Weise erfasst. In seiner 1835 erschienenen Schrift »Über die Demokratie in Amerika« heißt es sehr hellsichtig: Die Menschen unserer Zeit also sind viel weniger gespalten, als man sich einbildet. Sie streiten sich unentwegt, in wessen Hände die Souveränität gelegt werden soll. Aber sie einigen sich schnell über die Pflichten und Rechte der Souveränität. Sie alle fassen die Regierung auf als eine einzige, ungeteilte, planende und schöpferische Macht. Oder an anderer Stelle: Es steht für mich außer Zweifel, dass in unseren aufgeklärten Zeiten es dem Souverän viel leichter gelingen würde, alle öffentliche Gewalt in seiner Hand zu vereinigen und viel regelmäßiger und tiefer in den Kreis der privaten Angelegenheiten einzudringen, als irgendein Souverän des Altertums dazu imstande gewesen wäre. Die Quintessenz von Tocquevilles Überlegungen ist ebenso eindeutig wie richtig. Der Siegeszug des Prinzips der Gleichheit, die Tendenz, alle Gesellschaftsmitglieder in den heiligen Stand des Staatsbürgers zu erheben, relativiert die Allgewalt des Souveräns nicht. Sie verhilft ihr vielmehr überhaupt erst auf breiter Front zum Durchbruch. Es ist vornehmlich der Prozess der Verrechtlichung, der den Staat allgegenwärtig macht. Mit jedem neuen Aspekt des sozialen Daseins, der zum Rechtsgegenstand wird, schrumpft der Bereich, der außerhalb staatlicher Reglementierung liegt. Gerade indem das Menschenmaterial sich auf Schritt und Tritt nur in der Form von Rechtssubjekten aufeinander beziehen darf, ist es verohnmächtigt. In den vorkapitalistischen Gesellschaften setzte jedes Vorrecht und jedes Gewohnheitsrecht dem Zugriff der Obrigkeit auf den Inhaber dieses Rechts Grenzen. Die Ersetzung des Plurals durch den Singular, der Übergang von den vielen Rechten zu dem einen einheitlichen Recht, macht das Recht dagegen zum Zugriffsmedium der dieses Recht setzenden abstrakten Allgemeinheit, also des Staates. Beim Rechtsstaat handelt es sich keineswegs um den gefesselten, sondern den entfesselten Staat. Die staatliche Gewalt ist in sich gegliedert. Das Prinzip der Gewaltenteilung reflektiert diese Ausdifferenzierung und schreibt sie fest. Die staatliche Exekutive kann mit dem Staat als Judikative nicht beliebig umspringen. Das hebt die prinzipielle Ohnmacht des wahren Subjekts gegenüber der Gesamtinstanz Staat freilich genauso wenig auf wie irgendwelche Grundrechtskataloge. Die Verpflichtung des Staates, Menschenrechte zu schützen, verweist gleich in doppelter Hinsicht auf eine Realperversion. Zum einen ist die Rechtsform selber pervers. Die assoziierten Gesellschaftsmitglieder sollen die Sicherung ihres Lebens nicht selber in gemeinsamer Aktion verwirklichen, sondern indirekt als Recht vom Staat einklagen. Zum anderen wird der Bock zum Gärtner gemacht. Die Anwendung unmittelbarer physischer Gewalt, die Möglichkeit zu töten, bleibt für die Staatsgewalt stets unverzichtbare Hintergrunddrohung. Der rechte deutsche Staatsrechtslehrer Karl Schmidt trifft etwas ganz Wesentliches, wenn er den Kern von Souveränität in der Möglichkeit sieht, den Ausnahmezustand zu definieren. Die Sicherung der Menschenrechte wird also ausgerechnet der Instanz aufgebürdet, für die es eine Existenzbedingung ist, diese Rechte im Bedarfsfall außer Kurs zu setzen. Beim Begriff Territorialstaat handelt es sich streng genommen um eine Häufung sinnverwandter Wörter. Staat kann es sowieso nur als Territorialstaat geben. Dementsprechend lässt sich auch der Prozess der Durchstaatlichung als Territorialisierungsprozess fassen. Der moderne Staat entfaltet sich, indem er flächendeckend die allgemeinen Rahmenbedingungen der Warenproduktion bereitstellt und mit seinem tief gestaffelten Infrastruktursystem das ihm zugeordnete Territorium zu einem einheitlichen Funktionszusammenhang integriert. Der Souverän ist vor allem anderen Landesherr. Historisch bildet sich Souveränität heraus, indem deren Träger auf einem bestimmten Territorium alle konkurrierenden Gewalten von jeglicher Mitsprache bei der Ausgestaltung von Rechtsprechung, Steuerwesen usw. ausschließt. Erst vermittelt über die territoriale Herrschaft übt der Souverän auch Herrschaft über das auf seinem Gebiet wohnhafte, lebendige Inventar aus. An die Stelle des im König personalisierten Herrschaftsverhältnisses setzt die Warengesellschaft in ihrer Entwicklung eine kollektivierte und abstraktifizierte Form, die Nation. Das Ineinander von territorialer Herrschaft und einem konstruierten Abstammungsverhältnis, das Gemeinschaftlichkeit stiftet, reproduziert sich im Übergang von der feudalen zur Warengesellschaft. Das Staatsbürgerrecht spiegelt dieses Spannungsverhältnis wider. In der entwickelten Weltwarengesellschaft existieren das Recht des Bodens und das Recht des Blutes nebeneinander. Es handelt sich bei diesem Gegensatz keineswegs um einen Konflikt von modernen und vormoderner Deutung, sondern um verschiedene Akzentsetzungen innerhalb des gleichen Bezugssystems. gleichen Maß wie der Staat das Territorium, das er eingehegt hat, im Sinne der Warengesellschaft formiert und durchdringt, verwandelt er immer größere Teile der landesmäßigen Bevölkerung in Staatsbürger. Die Schaffung eines flächendeckenden Schulsystems und die Totalerfassung der männlichen Population im Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht bilden Marksteine auf diesem Weg. Für Immanuel Kant war noch klar, dass nur unabhängige Familienoberhäupter überhaupt in die Kategorie des Staatsbürgers fallen können. Mit der Verallgemeinerung der Warenbeziehung verwandeln sich auch die Angehörigen der unterständischen Schichten in Staatsbürger und ebenso die weibliche Bevölkerung. Der logische Fluchtpunkt dieser Entwicklung besteht darin, eine Kongruenz zwischen erwachsener Einwohnerschaft und der Gesamtheit der Staatsbürger herzustellen. Diese Deckungsgleichheit lässt sich indes nicht nur durch die Verallgemeinerung des Staatsbürgerstatus herstellen. Sie kann ebenso der Eliminierung der aus der Nation heraus definierten Bewohner des Landes entspringen. Gerade wo das Recht des Blutes regiert, war das stets mehr als nur eine theoretische Möglichkeit. Der Überhöhung des Staatsbürgerstandpunktes wohnt immer ein ausschließendes Moment inne. Solange sich die Warengesellschaft auf dem aufsteigenden Ast befand und mehr Arbeits- und Konsumvieh einband, musste die Inklusion die übergreifende Bewegung bleiben. Selbst die Vertreibung oder Liquidierung der volksfremden Elemente ordnete sich noch in den großen Einschmelzungsprozess ein. Sobald die Warengesellschaft ihren Zenit überschreitet, zusehends Menschenmaterial auskotzt und zur Apartheidsgesellschaft mutiert, wird der Ausschluss zur übergreifenden Bewegung. Was ist wahrscheinlicher, als dass vor diesem Hintergrund auch der Begriff des Staatsbürgers vornehmlich im Ausschlusssinne reformuliert wird? Hannah Arendt hat in ihrem Werk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft ein Kapitel den Aporien der Menschenrechte gewidmet. Sie ging bei ihren Überlegungen von den Problemen der Staatenlosen aus, einer Menschenkategorie, die im Gefolge der Nationalstaatsbildung in Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg in größerem Umfang entstanden war. Ihre Kernthese lautet, die Menschenrechte existieren nur vermittels des Staatsbürgerrechts. Staatenlosigkeit bedeutet also absolute Rechtlosigkeit. Sie kommt zu einer recht düsteren Prognose. Es ist durchaus denkbar und liegt sogar im Bereich praktisch-politischer Möglichkeit, dass eines Tages ein bis ins Letzte durchorganisiertes Menschengeschlecht auf höchst demokratische Weise, nämlich durch Majoritätsbeschluss, entscheidet, dass es für die Menschheit im Ganzen besser ist, gewisse Teile derselben zu liquidieren. Die Konstellation, die sie im Auge hatte, nimmt heute recht deutliche Konturen und eine neue Dimension an. Die Staatenlosen von gestern sind die Sans-Papiers von heute. Der Prozess der Durchstaatlichung war ein Prozess der Territorialisierung. Die Auflösung des nationalstaatlichen Bezugssystems bedeutet dementsprechend einen Deterritorialisierungsprozess. In großen Teilen der sogenannten Dritten Welt läuft der Prozess der warengesellschaftlichen Landnahme mittlerweile rückwärts. Es entsteht beständig ein neues Terra Incognita, ein neues unbekanntes Land, das außerhalb des Zugriffsbereiches der Nationalstaaten liegt. Auf immer größeren Teilen der Erdoberfläche hören die Staaten auf, die Rahmenbedingungen des warengesellschaftlichen Geschäftsbetriebes zu sichern. Stattdessen gehen ihre Überreste dazu über, ihr spezifisches Humankapital zu verwerten und aus den alten Staatsfunktionen selber ein Geschäft zu machen. Der für die Warengesellschaft konstitutive Gegensatz von Markt und Staat fällt in sich zusammen. Thank you. Das nationalökonomische Bezugssystem bricht aber nicht nur an der Weltmarktperipherie weg. Der Prozess der Globalisierung zersetzt es auch in den Zentren, ohne dass deswegen eine neue Ordnung an seine Stelle treten könnte. Die neu gewonnene Mobilität des Kapitals zerstört die mehrhundertjährige Ehe zwischen Territorialstaat und den auf seinem Territorium beheimateten Kapitalien. Die unmittelbarste Ebene liegt auf der Hand. So dringend das Realkapital nach wie vor auf die staatliche Infrastruktur angewiesen ist, so irrational wäre es vom einzelkapitalistischen Standpunkt, sich an den Kosten, die bei der Sicherung einer allgemeinen, flächendeckenden Infrastruktur anfallen, zu beteiligen. Der neue Standortstaat ist letztlich ein Staat, der sich aus der Fläche zurückzieht und damit aufhört, seinem Begriff zu entsprechen. Eine solche Entwicklung kann natürlich nicht folgenlos für das glorreiche Gewaltmonopol sein. Der Rückzugsstaat kann das Gewaltmonopol nicht halten. An seine Stelle werden Gewaltpole treten.